Gleis gebracht hat. Tieg Schwendner, Sie stellen sich gleich noch selber vor. Und wir würden einfach gerne so ein bisschen, es geht ja bei uns um Entrepreneurship, wir haben zwei völlig verschiedene Geschäftsmodelle, so uns ein bisschen austauschen. Man kann den Themenmarkt natürlich auf verschiedene Weisen angehen und das wird unser Thema sein. Ich begrüße ganz herzlich hier den Gründer und ja, Sie haben alles eigentlich aufgebaut. 1978 haben Sie angefangen. Vielleicht sagen Sie einen Satz dazu, wie es losgegangen ist. Ja, also wir haben 1976 angefangen mit der Idee eigentlich, man könnte doch mit mehr als drei oder vier Teesorten ein Geschäft aufbauen. Das war so die Uridee. Die lernte ich bei meiner Frau, die ich damals kennenlernte, noch als sehr junger Mann. Und die hatte tatsächlich vier Teesorten. Und ich kannte von zu Hause nur eine einzige. Und das fand ich schon mal faszinierend. Und so entspann sich eine, sagen wir, studentische Idee, die wir dann dem Studium vorgezogen haben. Also die Realisierung kam dann sozusagen dem Studium, kam zuerst. Und wir haben nie studiert. Wir waren zwar schon immatrikuliert, aber haben dann direkt den Weg in das Unternehmertum gesucht. Das sind Sie keine Ausnahme, sondern es gibt ganz viele. Wir müssten eigentlich mal ein bisschen Forschung anregen. Mir fällt auf, also nach meinem, so ist ja nicht repräsentativ, gibt es ganz viele, wenn nicht sogar die Mehrheit, die irgendwann mit diesem Schulsystem nicht so hundertprozentig was anfangen konnten. Und wenn Sie auf diese Schiene Entrepreneurship kamen, das unendlich spannender finden. Ich würde übrigens auch sagen, ich würde nicht ein zweites Mal Hochschullehrer werden, sondern ich würde gleich das Gleiche machen wie Sie und das richtig ausbauen und dann später mal meine eigene Universität machen, aber nicht in diese doch etwas behäbige und bürokratische Institution gehen, die wir da mit dem großen Namen Universität führen. Na, das ist ein anderes Thema. Sie fanden das Entrepreneurship spannender und wie ist das denn dann letztendlich? Heute sind Sie ein großes Unternehmen, 65 Millionen Euro Umsatz, 120 ungefähr oder mehr Franchise-Nehmer allein in Deutschland und jetzt auch eine internationale Expansion. Aber fangen wir mal an, für uns ist ja spannend, das sind Studenten, das sind die junge Gründer, die ja noch nicht ein großes Unternehmen führen, sondern verstehen wollen, wie komme ich von 0 auf 1? Sie haben am T Interesse gefunden, Sie hatten die passende Freundin dazu, aber das ist ja noch nicht etwas, womit man ein Unternehmen anfangen kann. Ja, von 0 auf 1 kommt man eigentlich nur mit Machen, also nicht mit Theorie auch. Ja, also eine gewisse theoretische Grundlage muss natürlich da sein, wenn man nicht weiß, was brutto und netto ist und das unterscheiden kann, hat man ein Problem. Also eine gewisse Grundlage kaufmännischer Art muss natürlich schon da sein, wenn man sich im kaufmännischen Sektor selbstständig machen will. Aber es geht eben nichts über das Tun. Hands-on. Und das war sozusagen der erste kleine Laden in der Provinzstadt Trier. Und wir wären etwa nach 6 Monaten auch völlig Konkurs gewesen, weil wir damals glaubten, kleines Risiko sei eine kleine Miete und waren in einer völlig falschen Lage. Ja. Und dann kommen Zufälle. Also ich glaube, das kennzeichnet fast jede Selbstständigkeit und Entrepreneurship, dass man am Anfang Rückschläge erlebt und dass man diese Rückschläge zunächst mal überwinden muss, dass man ein bisschen kämpfen muss. Und wenn man Glück hat, dass auch solche Fügungen geschehen. Und die habe ich jetzt in meinem Leben öfters erlebt, solche Art Fügungen. Wie war denn der Weg von der Idee, also Tee macht Spaß, trinkt man gerne, zu einem ersten Geschäft? Da geht man einfach her und sagt, jetzt suchen wir uns was zu mieten und da stellen wir Tee rein und dann hoffen wir, dass jemand kommt? Ja, so ungefähr. Also wir haben direkt eine Idee gehabt, wie man das Regal bauen kann mit Ziegelsteinen und preiswerten Brettern dazwischen, haben Dosen reingestellt, haben uns den Tee besorgt, sind nach Hamburg gefahren, haben da bei verschiedenen Importeuren geguckt. Und das war einfach, das war schon sozusagen Basisarbeit ersten Ranges. Und dann haben wir, glaube ich, mit kleinen Kitteln im Laden gestanden und haben insbesondere Schüler am Anfang gehabt als Kunden. Und um dann auch relativ schnell zu merken, dass es schwierig wird mit dem geschäftlichen Erfolg. Und Sie waren selber hinter der Theke gestanden? Ja, natürlich. Ja, ja. Also beide. Ja, ich lehre etwas anderes, aber da kommen wir noch zu. Also Sie sind ja der gemacht. Theoretiker, wir haben ja die Praxis gemacht. Nicht ganz. Also Sie haben selber, wie wurde das dann größer? Sie sagen ja, der erste Anlauf, der war fast gefährlich, aber irgendwie haben Sie noch... die Kurve gekriegt und haben das dann größer machen können. Da kam ein etwas älterer Bruder, der war damals Kaufmann, der hatte Lebensmittelgeschäft. Die Branche ist sehr schwierig, wenn man nicht groß ist oder groß werden will. Und er hat zu mir gesagt, du hör mal, die Idee ist doch ganz, ganz toll, das Produkt ist schön. Ihr habt die falsche Lage, das nützt ja jetzt nichts mehr, wir haben jetzt auch kein Geld mehr. Und hat er gesagt, ja, pass auf, ich kaufe euch das ab. Und dann geht ihr natürlich weg aus Trier, eine andere Stadt, und ich bleibe hier. Ja, so haben wir das dann gemacht, hat uns das abgekauft, wir hatten wieder ein bisschen Geld und überlegten dann tatsächlich in einer längeren nächtlichen Diskussion, sollen wir jetzt studieren oder sollen wir vielleicht einen zweiten Versuch starten? Und wir entschlossen uns dann zum zweiten Versuch. Und das war in der damaligen Bundeshauptstadt. Bonn. Der zweite Versuch. Und diesmal eine bessere Lage. Das haben mit wir ein bisschen gelernt, Geld im Hintergrund. Entrepreneure müssen lernfähig sein. Ja. Unbedingt. Ja. Wer nicht lernt, schaltet aus. Sozusagen. Bis zu 80%. Es gibt ja einen Streit um diese Statistiken, aber scheiden mehr aus, als man so gemeinhin glaubt. Ja. Jetzt waren Sie in Bonn, Sie hatten eine bessere Lage. Was war sonst anders? Kamen auf einmal durch Zufall mehr Leute? Haben Sie was getan? Wodurch? In Bonn kannten Sie ja niemanden. Gehen wir davon aus, Sie sind in Trier groß geworden, kannten Sie niemanden, haben ein Geschäft angeworben, reingestellt und jetzt? Wodurch kamen jetzt Kunden? Sie kannte doch. Ja, wir haben uns natürlich schon Gedanken in dieser Stadt gemacht, wie man Marketing, ein bisschen Werbung machen kann, haben das auch genutzt. Und im Wesentlichen, und deshalb, wenn Sie lehren, dass man sich nicht selbst mit dem Geschäft so intensiv beschäftigen sollte, im Wesentlichen waren wir es als Personen, die Erfolg hatten. Also der Einzelhändler lebt davon, dass er Kunden bindet. Und zwar, indem er mit der Ware, die er verkauft, spreche jetzt neutral, muss ja nicht Tee sein, auch ein bisschen was weggibt von seiner Persönlichkeit. Also das ist so das Gegenteil von dem, was Sie im Kaufhof erleben, wenn Sie dringend etwas suchen und Sie sehen eine Verkäuferin und Sie haben viel Kontakt und sie dreht sich rum und geht weg. Ja? Denn die hat keine Lust. Und ich habe genau das Gegenteil haben wir gemacht. Wir haben unsere Kunden sehr aufmerksam bedient, sehr gut bedient, sehr ehrlich bedient, haben sie gut beraten und das hatte Erfolg. Also es war in Bonn wirklich so, dass wir arbeiteten wirklich von früh bis spät nachts und haben da manchmal im dunklen Laden noch was geräumt und dann gingen Leute draußen vorbei und haben gesagt, das ist unser Bonner Täler, zu ihrem Besuch. Und wir standen im Dunkeln und waren stolz. Ja. Achso, Sie haben die gehört, heimlich, ja, was die genau draußen geredet haben. Aber das ist ja schon erster Punkt, würde ich so sagen, das Geschäftsmodell ist nicht nur Tee, sondern man muss selber da begeistert sein, es muss das eigene Geschäft sein und dann geht man auch ganz anders mit den Kunden um. Sie haben ein schönes Beispiel in dem Interview, ich habe natürlich so ein bisschen im Internet gesucht, da steht, da wird der Wolfgang Karte, ehemalige Chef des Kartellamts, zitiert, der sagt, der Unterschied zwischen dem Angestellten und dem Unternehmer ist, wenn der Angestellte ein Papier sieht auf dem Boden, dann schiebt er es unauffällig irgendwo hin. Und der Eigentümer oder der Unternehmer hebt es auf, weil er will, dass sein Laden ordentlich ist. Also er identifiziert sich ganz anders damit. Also offenbar war es erfolgreich, nicht weil da irgendwelche Verkäufer drin standen, sondern dass sie sehr persönlich da eine Rolle gespielt haben. Und also ein zweites Element, es war nicht nur der Tee, sondern es waren auch die Personen, die offenbar den Erfolg ausgemacht haben. Unbedingt, ja. Das hängt gewiss auch mit unserem Produkt zusammen, nämlich Tee in seiner Vielfältigkeit, das ist ja auch erklärungsbedürftig. Das können Sie nicht einfach so verkaufen und das gehört zusammen. Ja, und wahrscheinlich, vermute ich mal, oder könnte ich mir vorstellen, ist da auch schon mal irgendwann die Idee geboren, Sie sagen, Sie wussten am Anfang gar nicht, dass das Franchise heißt, aber dass man nicht einfach Verkäufer einstellt, sondern dass man Menschen einstellt, die auch für diesen Laden, für diese Idee quasi stehen und haften und da mit Leib und Seele dabei sind, nämlich auch Unternehmer sind. Oder haben Sie auch mit Angestellten am Anfang gearbeitet? Wie war denn das? Sie sind ja heute die größte Franchise-Kette. Wie ist denn das entstanden? Ja, wir haben am Anfang schon versucht, das in dem von uns gelernten Filialwesen weiter zu betreiben und hatten, ich glaube, 12 oder 13 eigene Filialen im Westen der Republik und merkten aber dann, dass die Ertragslage immer schlechter wurde. Wir haben logistische Probleme gehabt und wir waren wahrscheinlich auch, ich persönlich, nicht der Mensch, der jetzt ein, sagen wir, Controlling-System aufbaut und der Mitarbeiter in diesem Sinne eng führt. Das war nie mein Ziel und auch nicht mein Ding. Was hatten Sie gelernt? Hatten Sie eine Lehre als Einzelhandelskaufmann oder was? Wie kann man sich das vorstellen? Nichts davon, aber ich bin in einem Geschäftshaushalt groß geworden. Als meine Mutter hatte nach dem Kriege, um die 5 Kinder durchzubringen, hatte die einen kleinen Lebensmittelladen. Und den hat sie vergrößert. Und das, meine Kindheit bestand eigentlich daran, dass ich meine Mutter im Geschäft besuchen konnte und das irgendwann wieder umgebaut wurde. Also von da nach da und so. Das, da haben wir was Gemeinsames. Meine Großeltern hatten eine Filiale von Schokolatobler. Früher hieß das noch anders, später hieß das Schokolatobler. Und da waren die Kinder natürlich, meine Mutter hat auch mitgearbeitet, waren wir da ab und zu in dem Laden. An Ostern, wenn so die erste Sonne kam, dann machten die Osterhasen so eine Verbeugung. Und die konnten wir dann essen. Ja. Die konnten wir dann essen und deswegen hatte schon was. Die Erfahrung teilen wir auch. Aber der Tee ist da besser. Die Osterhasen sind schlecht. Die sind, weil der Vater auch länger. Bei der Kripo. Nein, das ist ein Unterschied. Das unterscheidet uns ja doch. Der war Maschineningenieur. Ihr Vater war bei der Kripo. Ja, war für meine Kindheit gar nicht so einfach. Ich war der Sohn eines Polypen. Oh. Ja. Das wussten die Klassenkameraden, das hatte die rumgesprochen. Spricht sich rum. Und da waren sie was Böses oder der Vater war was Böses. Nein, das war schon händelbar. Ich fand es nur phasenweise als Belastung. Ja. Aber sie in hatten, der Demian-Zeit. Ja. Und die Mutter hatte selber dieses Geschäft und da haben sie so ein bisschen, hatten sie den Eindruck, das versteht man oder das ist einem vertraut? Ja, das war eigentlich so, dass man wird ja genauso wie unsere Kinder heute dadurch geimpft werden mit diesem, sagen wir, Entrepreneurship, dadurch, dass wir beim Frühstück oder am Abend bei unseren Begegnungen, beim Essen und so weiter in der Familie ja immer wieder auch geschäftliche Themen besprechen. Und die Kinder haben kein Bewusstsein darüber, aber es ist natürlich so, dass das ein großer Unterschied für die Kindheit ist, ob man jetzt, sagen wir, zwei beamtete Eltern hat oder Unternehmereltern. Übrigens, meine Frau ist Lehrerin. Das macht besonders reizvoll. Da haben Sie alles in der Familie, ein breites Spektrum. Das Tee ist durch Zufall entstanden. Das war einfach eine Entdeckung, Tee ist was Spannendes. Oder hat das eine Geschichte, ist das irgendwie entstanden? Nee, das war schon, also die Affinität zu Tee war da, weil wir beide gerne Tee tranken. Und wenn ich jetzt erzähle, dass der Urgroßvater meiner Frau als Weltreisender zu Beginn des 19. Jahrhunderts in China eine Teeplantage besaß, so kann ich das nicht wirklich reklamieren. Da haben wir auch was gemeinsam. Ich hatte einen Großvater, der hatte eine Sisalplantage. Also sehen Sie, das kann gar nicht Zufall sein, dass wir beide bei Tee landen. Nicht ganz so schön. In dem heutigen Tansania Sisal, aber immerhin. Also auch Weltreisender und klar, nein. Also ich denke einfach, dass es schon ein bisschen eine Rolle spielt, womit man in Verbindung kommt. Aber es können Zufälle sein. Warum man da bei Tee hängen bleibt, weiß ich nicht. Jetzt sind wir in Bonn und ein Stück weit ist das Geschäft schon erfolgreich. Das war nicht mehr wie in Trier, dass mal so die Sorge war, dass es abschwirrt durch die Nulllinie. Das war offenbar erfolgreich und dann haben sie irgendwann gesagt, jetzt ist mir das nicht genug. Jetzt möchte ich das größer machen. Wie kam das? Ja, also das sind sehr persönliche Dinge. Also wir hatten Erfolg zunächst mal. Also wir sind in Bonn sehr gut angekommen und das dauerte vielleicht ein Jahr. Da war das Geschäft schon wirklich ertragreich und hatte eine Riesenfreude gemacht. Und ich merkte, dass aus der Republik immer mehr Leute kamen, die reinkamen, guten Tag gesagt haben, ach toll, ist ja wunderschön, möchte ich auch machen, Fotos gemacht haben und so weiter. Und dann wurde mir klar, dass wir eigentlich eine gute Idee getroffen haben, die, wenn wir sie nicht selbst multiplizieren, von anderen multipliziert wird. Zudem, und das gebe ich hier offen und ehrlich zu, wissen Sie, wenn Sie mit Ihrer eigenen Frau 8 Stunden in einem Laden stehen und dann ja auch noch den Rest des Tages zusammen verbringen, das ist einfach zu viel. Ja. Also mir war klar, das ist nicht gut für die Ehe, wenn man sozusagen 24 Stunden am Tag zusammenarbeitet und zusammenlebt. Das ist ein Argument, was in der Entrepreneurship-Literatur noch nicht vorkommt. Das kann ich mit Bestimmtheit sagen. Sie haben gesagt, ich will, ja, man kann hier alles zusammen machen und dann kam die Idee, dass man daraus Franchise macht. Aber hier stand, Sie wussten am Anfang gar nicht, dass es diesen, der war ja auch damals nicht bekannt, das weiß man heute. Nein, das sind natürlich Windungen und ich könnte jetzt stundenlang erzählen, wie das gekommen ist. Zunächst mal waren die Filialgeschäfte eben bis zum gewissen Grade erfolgreich und dann kippte das eben, weil wir es nicht stark genug kontrollieren und führen konnten. Ja. Und zu einem etwas späteren Zeitpunkt war es dann wirklich so, dass wir diese Anfragenden, denen ich am Anfang noch sagte, ist eigentlich gar nicht so schwierig, fahren Sie dahin, das ist ein guter Lieferant, besorgen Sie das hier. Und dass wir die sozusagen in den Städten, in denen wir dann auftauchen, als Konkurrenten sahen. Also wir bereiteten sozusagen unsere eigenen Mitbewerber vor und das war für muss nicht sein. Das war für mich nicht so das Ziel eigentlich. Muss nicht sein. Zumal wir ja auch expandieren wollten. Ja. Und dann haben wir die logische Konsequenz war, dass man mit diesen Leuten, die da fragten, wie man es macht, dass man mit denen jetzt zunächst mal Verträge machte. Also wir haben die dann in eine Liefersituation gebracht und das war eigentlich der erste Schritt Richtung Franchising. Aber nur der erste kleine Schritt. Und aus diesem, sagen wir, aus dieser Mitarbeit mit Dritten ist dieses System entstanden. Ja. Also wenn man das über die ganzen Jahre sieht, wir hatten gerade am letzten Wochenende unser Jahresmeeting mit unseren Partnern, da kommen dann so gut 200 Leute zusammen und das geht von Freitag, Samstag auf Sonntag, da ist richtig was los. Das ist toll, wenn man das jetzt im Zeitraffer zeigen könnte. Das beeindruckt mich immer sehr. Richtig was los heißt so persönlich oder auch, dass man sich auseinandersetzt über die wichtigen Wege oder die Produkte? Ja, im gewissen Rahmen setzt man sich auch auseinander, aber das geschieht eigentlich vorher schon also, in unseren Beiräten. Das ist mehr so ein Familientreffen, könnte man sagen. Das ist Motivation, das ist Rückblick auf das, was wir gemacht haben. Das ist ein Vorblick auf das, was kommen wird, was man in der Zukunft machen möchte. Das ist ein bisschen Strategie, das ist Motivation in erster Linie. Wenn Sie so zurückblicken, was waren die Wendepunkte oder was waren die entscheidenden Anstöße, die Sie gaben oder auf die Sie kamen, oder vielleicht auch Fehler, wo Sie sagen, da wurde es ein Erfolg. Sie sind ja heute, das glaube ich, kann man so sagen, das erfolgreichste Franchise-Unternehmen im Lebensmittelbereich? Boah, das würde ich so nicht sagen. Also es gibt in Deutschland, glaube ich, 700 Systeme. Also, ich kenne sie nicht alle. Aber im Tee auf jeden Fall. Im Tee? Ja, im Tee würde ich, im Fachhandel Fall. Sind wir heute ganz klar vor. Ja. Das ist wohl wahr. Was sind so im Rückblick, könnten Sie so ein, zwei, drei Punkte sagen, wo Sie sagen, da haben wir eine wichtige Weichenstellung gemacht, da haben wir was Wichtiges gemacht, zum Beispiel diese Franchise-Nehmer statt Angestellten, so hatte ich es ein bisschen aus den Interviews verstanden. Also das, der erste Schritt ist natürlich, dass man eine Idee hat. Ich meine, das gilt ja für jeden Entrepreneur. Aber Ideen haben viele. Ja, also Ideen sind wie Sand am Meer, nur die wenigsten werden ja runtergeholt. Also man hat eine Idee und schon ist sie wieder weg. Die ist ja sehr flüchtig. Nehmen wir mal den Einfall. Die Idee muss ja zunächst mal ein bisschen geerdet werden. Ja. Und dann kommt ja immer, wenn Sie die Biografien lesen, es kommt immer ein Rückschlag. Sie müssen immer auch kämpfen. Ja. Und das ist bestimmt bei uns zweimal der Fall gewesen, einmal recht existenziell. Und wenn man dann so eine Engpass-Situation überwunden hat, dann geht es nach oben. Also jeder, der sich selbstständig gemacht hat oder dabei ist, rechnen Sie einfach damit, dass Sie in so eine Engpass-Situation kommen. Wenn Sie aufgeben, haben Sie verloren. Ja, man muss dann einfach wirklich kämpfen. Und das haben wir getan. Das haben wir getan in der Situation, als wir kleine Kinder hatten. Und also es war schon hart. So, und dann ist der für meine Biografie, der nächste Schritt ist dieses Sozietätsprinzip. Also wir wollten mit anderen zusammenarbeiten. Ja. Und das nicht in dieser althergebrachten Form des Filialwesens. Ja, einer hat die Macht, die anderen müssen alles machen, was er sagt, sondern in einer Gemeinschaftsarbeit. Und das ist uns offenbar ganz gut gelungen. Ja. Wie kann man sich da die Konditionen vorstellen? Ich habe verstanden, die Franchise-Nehmer kaufen bei Ihnen ein und da gibt es so eine 4% Marge, Kommission, die bezahlen müssen, aber dafür haben Sie sozusagen die volle Unterstützung der Leitung und Werbung und so etwas. Kann man das so sagen? Ja, also mit 4% würden wir keinen Start machen können und würden auch den Apparat nicht bewegen können, den wir heute bewegen. Diese 4% beziehen sich auf den vertraglich gebundenen Anteil des Umsatzes, das ist in unserem Fall natürlich Tee. Und das ist eine Summe, die kommt jedes Jahr zustande. Die wird automatisch mit jeder Rechnungsstellung die abgebucht. Und die Systemzentrale verdoppelt das nochmal. Und dieser Topf, das ist der Marketing- und Werbepool. Das ist der Marketingpool. Und Werbepool. Das, ja. Und jetzt nur um nochmal zu erklären, wie unser System funktioniert. Da gibt es einen Franchise-Beirat, das ist ein echter Unternehmerbeirat. Da sitzen 4 gewählte Partner unseres Unternehmens, also wirkliche Persönlichkeiten. Und die entscheiden mit mir zusammen, wie das Geld eingesetzt wird. Also selbst das, wir geben die Hälfte dazu und lassen die anderen entscheiden. Und machen gemeinsam Marketingentscheidungen. Ja. Sie sind doch eigentlich im Kern, wenn ich das richtig verstehe, dann Importeur. Der Verkauf wird in Ihren eigenen Läden, aber doch dann im Großen und Ganzen in den vielen Franchise-Läden gemacht. Kann man sagen, Sie sind die Zentrale, die sozusagen den Einkauf bewältigt. Also wenn Sie sich unser Unternehmen vorstellen wollen, Sie fahren auf die Grüne Wiese, ist ein Gewerbegebiet, Industriegebiet heißt das, liegt am Waldrand, sehr hübsch, ist ein Verwaltungsgebäude, noch ein Verwaltungsgebäude, sind verbunden. Dann ist ein Produktionsgebäude, dahinter sind Lagergebäude, Kommissionierungsgebäude und da findet ziemlich viel statt. Also wir haben jetzt in der Zentrale 100 Mitarbeiter. Wir importieren, wir exportieren, wir veredeln, wir mischen, das ist eine große Tierabteilung, die Qualitätskontrolle macht. Es gibt ein angeschlossenes eigenes lebensmittelchemisches Labor unter wissenschaftlicher Leitung. Das ist für ein kleines Unternehmen schon was Besonderes. Also bei uns gibt es keinen Tee, den wir nicht vor dem Einkauf schon prüfen. Deshalb haben wir das Labor eingerichtet, um vor der Situation zu stehen. Und wir haben durch Zufall eben auch wieder absolut den richtigen Mann dafür gefunden. Der hat auf eine Professur gewartet, hat keine gekriegt und hat bei uns angeheuert. Passiert offenbar heute sehr oft. Und der ist mittlerweile jetzt in der ETC, das ist European Tea Council, da ist er der Champion in der Pestizidanalytik, die ja nicht ganz unwichtig ist, wie Sie wissen. Ja, ja. Was ist Ihre Rolle heute? Sind Sie der CEO, der das Tagesgeschäft managt? Machen Sie alles? Sind Sie überall dabei? Sagen Sie, haben Sie Prinzipien, dass Sie sagen, nein, vom Tagesgeschäft will ich möglichst wenig sehen und ich möchte so die Zukunftsaufgaben, die Führungsaufgaben wahrnehmen. Tagesgeschäft setze ich einen Manager ein. Wie kann man sich das vorstellen? Also Stichwort Arbeitsteilung. Machen Sie alles? Behalten Sie sich alles vor? Das habe ich sehr, sehr früh auf eine breite Basis gestellt. Also wir haben 3 Geschäftsführer. Also wenn Sie unser Organigramm sehen, da steht oben drüber die Geschäftsleitung. Unten drunter steht die Geschäftsführung. Das ist sehr ungewöhnlich. Und dann kommen Stabsstellen und dann kommen die Betriebsleiterstellen. Da gibt es dann, einer der Geschäftsführer ist für Franchising zuständig. Das ist ein ganz Mitarbeiterstab. Gibt es dann das Lager, den Betrieb, da gibt es den Betriebsleiter, der Produktion, Wareneingang, Warenausgang, all diese Bereiche hat. Es gibt natürlich den kaufmännischen Leiter, der das Controlling, die Finanz und so weiter macht. Es gibt die Teeabteilung, da haben wir vielleicht den besten Teetaster in der Republik am Start mit Thomas Holz. Und es gibt Qualitätssicherung als ein Betriebsbereich und das ist Dr. Henn. Also das ist schon sehr breit aufgestellt. Ich selbst mache den Vertrieb, bin vom Marketing gewechselt, ist jemand in diese Position eingezogen. Denn natürlich kann man nicht mehr alles machen. Also meine Rolle verstehe ich heute so, ich will den Vertrieb stärken, weil der Vertrieb ist das Wesentliche einer Firma. Ohne Umsatz läuft ja nichts bekanntlich. Und mit Vertrieb meine ich aber nicht jetzt sagen wir jedes Detail, sondern unser System ist ja auf dem Wege, auch international sich zu etablieren. Und das gehört also zu meinen Hauptaufgaben, das weiterzutreiben. Nun ist ja Internet immer eine große Diskussion. E-Commerce nimmt zu, hat ja diesen Rückschlag 2000 und ist jetzt wieder eigentlich überall auf dem Vormarsch. Da haben Sie natürlich ein Problem. Sie sagen, das ist ein klassischer Konflikt. Man hat den Kanal Einzelhandel und dann, wenn man E-Commerce aufbaut, dann konkurriert das gegeneinander. Und ich habe Sie so verstanden, man kann im Internet kaufen, aber das wird dann verteilt oder man muss dazu sagen, wo man, bei welchem Geschäft man kauft, oder? Ja, das ist lustig. Ja. Ja. Ja, ja. Das war ganz am Anfang so, vor 4, 5 Jahren war das tatsächlich noch so. Wir haben, also das ist im Franchising so, man macht nichts ohne den anderen, sondern wir beziehen unsere Partner immer mit ein. Egal, welche Fragen wir haben, welche Veränderungen eintreten. Es gibt einen Einkaufsberater, der entscheidet beispielsweise, was eingekauft wird auf der Seite außerhalb T. Denn warum sollen wir Dinge einkaufen, die keiner will? Wäre doch unklug. Und so ist das auch. Es gibt ein Kreativteam, die entscheiden auch, welche Sorten neu designt werden oder welche Sorten im T-Sortiment verändert oder ergänzt werden. Habe ich jetzt etwa den Faden verloren? Das kann gut sein. Nein, das Sie fragten nach dem Absatzkanalkonflikt, jetzt ist er schon wieder da. Der Absatzkanalkonflikt, den haben wir sehr früh gesehen und deshalb haben wir zunächst einen Internet-Arbeitskreis einberufen, haben gefragt, wer interessiert sich, da haben sich viel zu viele gemeldet, wir haben das auf 6 reduziert und die haben sich intensiv mit unseren EDV-Leuten darüber ausgetauscht, wie wir das machen können. Und die haben zunächst mal tatsächlich aus ihren Läden versandt. Und wenn Sie als User reingegangen sind, wollten was bestellen, dann kam dann die Frage, wo wollen Sie denn bestellen? In Wuppertal? In Berlin? In Hamburg? Das war schon sehr ungewöhnlich. Aber die Erfahrungen waren wichtig und wir haben unseren Partnern auch von vornherein gesagt, wir wollen diese Erfahrung und wir wollen das natürlich zentralisieren. Das haben wir nach 2, 3 Jahren auch gemacht. Sie waren ja offenbar auf unseren Seiten. Das ist, glaube ich, schon ganz professionell geworden. Die Zahlen sind auch nicht schlecht, die wir da mittlerweile schreiben. Und diesen Absatzkanalkonflikt, den man von vornherein gesehen hat, dem sind wir, glaube ich, sehr intelligent entgegengekommen, weil wir haben es als separate Firma gegründet. Diese Firma wird geprüft von gewählten Prüfern aus den Reihen der Franchise-Partner. Und die Erträge aus dieser Firma gehen in den Marketing- und Werbepool. Das heißt also, der Profit aus dem Internet-Business kommt wieder allen zugute. Und das ist, glaube ich, eine gute Lösung. So haben Sie das vermieden, ja. Ja. Nochmal so die Frage, hier sind ja Gründer, was aus Ihrer Erfahrung, aus einer erfolgreichen Erfahrung, was sind die entscheidenden Punkte? In der Literatur könnte ich Ihnen ein paar sagen. Bleiben wir mal bei Ihrer Erfahrung. Was waren Ihre entscheidenden Punkte, wo Sie sagen, das gilt nicht nur für Sie individuell aus Ihrer Geschichte und Situation, sondern das würden Sie anderen Gründern ans Herz legen wollen? Tja, also wenn Sie, ich denke, das ist jeder Branche anders, aber wenn Sie Unternehmer sein wollen, müssen Sie natürlich mit anderen kommunizieren können. Das ist unglaublich wichtig, an Netzwerke gründen. Wir sind ja ein Netzwerk, wenn Sie so wollen. Sie müssen also wirklich Menschen erreichen können. Das ist wesentlich. Der nächste Punkt ist das, was ich schon sagte. Sie brauchen wirkliches Durchhaltevermögen, das ist klar. Und man muss an seine Idee auch glauben. Also wenn Sie Zweifel haben an dem, was Sie tun, wenn die Zweifel zu groß werden, ja, dann ist es zu machen. Dann ist es ein totgeborenes Kind. Und sowas wie sich in BWL einarbeiten, es gibt ja Leute, die sagen, die Idee ist überhaupt nicht wichtig, sondern dass jemand die BWL richtig gut beherrscht und da auch die Zügel in der Hand behält und also Nachdruck BWL oder ja, sagt jemand, es kommt auf das Marketing drauf an, viel Ausgaben ins Marketing stecken, gute Leute ins Marketing stecken oder sagen Sie, die Finanzierungsdecke ist das Wichtigste, damit man nicht unterwegs, obwohl es eigentlich laufen könnte, eingeht. Da gibt es ja verschiedene, das kommt in Ihrer Erzählung bisher nicht vor, würde ich vermuten, es war vielleicht auch nicht so wichtig. Das ist ja eigentlich heute für uns Daily Business. Also wenn, wir verkaufen ja Selbstständigkeit. Das ist ein ganz rundes Konzept und wir werben ja für dieses Konzept. Und wenn ein Franchise-Partner, wenn jemand interessiert ist, der muss bei uns gewisse Kriterien erfüllen. Das sind persönliche Kriterien, das ist natürlich die Finanzierung selbst, der muss natürlich auch die Mittel in der Hand halten. Sie können die schönsten Ideen haben, wenn Ihnen keiner vertraut und keiner Geld gibt und Sie haben auch kein Geld, dann müssen Sie zuerst mal ein bisschen Geld besorgen. Ja, wenn auch keine Oma da ist oder ja, wenn niemand da ist, der Ihnen irgendetwas gibt, haben Sie ein Problem, da können Sie eigentlich nichts machen. So, dann nennen wir als dritten Standortfaktor den Standort selbst. Und das Konzept, für das Konzept tragen wir natürlich umfänglich Rechnung und Verantwortung. Ja. Also das ist der tägliche Handwerk. Ihre Läden haben ja ein starkes Element auch von sehr schönen, vielleicht auch ein bisschen luxuriösen Waren. Es ist ja nicht nur Tee. Wann kam dieses Element eigentlich dazu? War das von Anfang an? Das war von Anfang an sogar am Anfang. Wir sind in Deutschland in einer Tee-Diaspora nach wie vor. Ja, der Pro-Kopf-Verbrauch von Tee ist ja gesunken auf etwa 230, 235 Gramm. Das waren wir auf 250 Gramm, während Früchte- und Kräutertees sich deutlich erhöht haben. Also am Anfang hatten wir in den 70er Jahren 50% unseres Umsatzes mit diesem Zubehör, also mit Kannen und Teeservie und all den Zubereitungsdingen, die man braucht. Und das hat sich jetzt verkehrt und umgedreht. Mittlerweile ist der Umsatz im Tee über 80%. Und Teekannen und Teetassen und all die Sachen haben wir sehr stark reduziert. Also das finden Sie eigentlich nicht mehr so breit in unseren Läden, bis auf wenige Ausnahmen. Das haben die Menschen mittlerweile. Ja, und da sind wir auch nicht so kompetent. Ja. Vielleicht so zum Schluss noch eine Frage. Sie hießen ja am Anfang der Teeladen. Das war auch sehr eingängig. Ja. Und dann haben Sie aus irgendeinem Grund, den ich ehrlich gesagt nie verstanden habe, diesen eigentlich wunderschönen Namen aufgegeben. Und klar, es ist immer schön, den eigenen Namen da zu sehen, aber also der Teeladen war ja auch schön. Ich habe ein bisschen zu gelesen, sie hatten Ärger, dass Leute sagten, das haben wir da im Teeladen gekauft und das war gar nicht ihrer. Oder andere sahen so ähnlich aus. Ein Teeladen ist ja auch alltagssprachlich. Da war ich in einem Teeladen, da habe ich einen schlechten Tee gekauft, das muss ihr Tee gewesen sein. Ja. Sowas. Da hatten sie Ärger und sagten dann, jetzt geben wir diesen Namen Teeladen auf. Also da habe ich ja etwas gezuckt und dachte, war das? Es war offenbar eine richtige Entscheidung, aber was? Das würde ich gerne noch verstehen, weil Sie waren ja eingeführt mit diesem Namen, der auch zu der Zeit passte. Also wir haben eigentlich, das ist eigentlich eine Marketing-Todsünde. Sie führen eine Marke ein und nach 22 Jahren entscheiden Sie weg damit. Also die Frage ist sehr berechtigt und natürlich war es die pure Eitelkeit. Ja, ich wollte endlich mal diesen herrlichen Namen aus dem Bayerischen Wald. Nein, das war es natürlich nicht. Also wir hatten schon Gründe und der wesentliche Grund war die Verwechselbarkeit. Wir sind gnadenlos verwechselt worden. Ich habe im Jahre 1999 oder 2000 hatten wir eine ungestützte GfK-Umfrage und hatten eine Bekanntheit damals mit 80 Geschäften ungefähr in ganz Deutschland mit im Osten von über 50%, 56%. Ja, und da wusste ich, okay, das kann nicht sein. Also wenn Sie in Greifswald jemand gefragt haben, dann haben Sie gesagt, ja, haben wir auch. Und Teeladen, ja. Also wir sind mit jedem, und wir hatten sehr viele Trittbrettfahrer, Bennos Teeladen, Gitters Teeladen, der kleine Teeladen, der große Teeladen, blablabla. Und wir waren halt der Teeladen, aber sind wirklich verwechselt worden. Und dann kam es zu diesen Berichterstattungen unserer Verbraucherschutzmedien, Stiva, also Stiftung Warentest und Ökotest, die Tees untersucht haben und feststellen, da ist ja was drin. Und wir bekamen tatsächlich Reklamationen von Verbrauchern aus Läden, die wir noch nie gekannt haben. Also das war ein echtes Risiko für uns. Die sich auch so ähnlich nannten oder so. Ja. Und wir hatten zu der Zeit ja ganz erheblich investiert in die Technologie, auch in Neubau und alles Mögliche, um dann mit dem Ergebnis verwechselt zu werden. Das konnten wir nicht akzeptieren. Hatten damals auch interessant innerhalb unseres Systems eine Ausschreibung. Wir wollten eigentlich einen guten Namen finden. Und alles, was an Namen sozusagen und an Ideen eingereicht wurde, was wir gemeinsam betrachtet mit unseren Beiräten, das waren Kunstnamen. Also United Tea Co. Ja, das passt nicht. Und ganz zum Schluss ist es eigentlich aus unserem Franchise-Beirat gekommen, dass das Einzige, was über all die Jahre immer konstant war, war ich eben selbst mit meinem Familiennamen. Ja. Und den haben wir dann genommen. Schon mit viel Bauchschmerzen, denn Sie können sich vorstellen, Gschwendtner ist ja auch hier in Berlin kein Name. Also das ist BSCH, Zischlaute, schwierig. Aber es gibt eine Philosophie, dass schwierige Namen in Verbindung mit einem sehr guten Produkt dann auch wirklich eingängig sind. Und wenn die dann einmal etabliert sind, wird man sie nie mehr vergessen. Und deshalb haben wir jetzt, und unsere englischen Freunde haben uns zugesprochen und ich werde nie vergessen, als ich im Flieger von der Lufthansa saß und mein Nachbar, der offenbar aus Irland war, bestellte sich einen Tee und bekam dann einen Aufgussbeutel, ja, und da stand Teegeschwender drauf und sagt, T-Spender, what the fuck is this? Ich habe Ihnen das dann erklärt. Ja, also, dass Sie das sind. Ja. Und als wir in Chicago dann vor 3 Jahren Fuß gefasst haben, schrieb die Chicago Tribune, schrieb, it's hard to spell, but nice to say. Und das fand ich auch ganz entzückend. Also die Amerikaner tun sich sehr schwer damit, aber es macht eben Marke. Und ich habe jetzt gerade am Wochenende gesagt zu unseren Leuten, diese Entscheidung aus dem Jahr 2000, das war eine der wesentlichen und besten Entscheidungen, die wir je getroffen haben. Ja, brandender Applaus. Wir bilden heute nach nur 8 Jahren eigentlich mehr Marke als vorher in 22 Jahren Diatela, weil es einfach beliebig war, generisch und verwechselbar. Eine erschöpfende Erklärung. Schön. Wie geht's weiter? Wo sehen Sie sich heute in 5 oder sagen wir mal in 10 Jahren? Also wenn hier Entrepreneure sind, wissen Sie, was ganz, ganz wichtig ist, was Sie unbedingt machen müssen. Schreiben Sie Ihre Ziele auf. Schreiben Sie sie auf. Und schauen Sie sich jeden Tag nochmal an. Jeden Tag? Jeden Tag. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Sie fragen nach Zielen. Es gibt Ziele. Wir haben 5 Kinder und im Alter zwischen 15 und 27. Und zum Teil sind die auch schon, ein Kinder ist schon aktiv. Sehr schön in der Teeabteilung und macht sich da ganz toll. Also wir können vieles in der Zukunft bewegen, auch mit dieser Familie, wie ich meine, und mit unserer Organisation, die wirklich, also von der ich nur schwärmen kann. Die Ziele sind eigentlich einfach. Wir wollen in Deutschland noch etwas zulegen. Wir wollen europäisch wachsen, wir wollen international wachsen. Und wir wollen dieses System in diesen Ländern, die bei uns nachfragen, etablieren. Und das kann ein weltumfassendes System werden. Wir fördern übrigens damit in ganz erheblichem Ausmaß den Qualitätsteeanbau. Und das ist uns ein großes Anliegen. Sie kennen die Situation in den Ursprungsländern, wir kennen sie auch sehr gut. Diese Ware, von der wir sprechen, die wir mit den 3 kurzen Buchstaben TEE bezeichnen, Thea Sinensis und Thea Asamica. Das ist ein wunderbares Produkt und da wird hart gearbeitet, um gute Qualität herzustellen. Und gute Qualität zu identifizieren, ist schon nicht einfach. Da braucht man schon ein gewisses Expertentum. Und das dann aber auch, sagen wir, kenntlich zu machen, das einem Teetrinker klar zu machen, dass es zwischen TGFOP und TGFOP, zwischen Darjeeling und Darjeeling, zwischen Assam und Assam und wie sie alle heißen, gewaltige Unterschiede gibt, dass Sie Tee aus ein und derselben, aus einem und demselben Teegarten einkaufen können, im Kilo für 2 Euro, in der Out-Season-Saison, aber auch für 200 Euro. Das muss man begreifen. Das begreifen die wenigsten. Und wir sind heute, wir sind der größte Qualitätsteeanbieter weltweit und wir sind halt in der Lage, Tees einzukaufen und zu bezahlen mit dem 10, dem 15 und dem 20-fachen über dem Marktpreis und noch darüber hinaus. Und wir können sie verkaufen, das ist wesentlich. Das heißt also, wir sind da, wo Tee angebaut wird, erheblich mehr bekannt als hier in Deutschland. Ja, weil man weiß, wir zahlen für Top-Tees Top-Preise. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt. Und das würden wir gerne noch weiter ausbauen. Das ist unser Ziel. Ja. Yeah. Wir haben ja nun völlig verschiedene Geschäftsmodelle. Teekampagne nur eine einzige Sorte Tee und Sie, ich glaube, so 300 Sorten plus minus und dann noch eine Reihe von anderen Waren und viele Einzelhandelsgeschäfte. Wenn ich so überlege, wie machen Sie das, dass Sie den Überblick behalten? Ich finde das ja schwierig genug mit Darjeeling allein und den verschiedenen Plantagen und was da alles so passiert und sein kann. Also aber eine Sorte Tee und alle 2 Jahre oder so fahre ich dann auch mal hin und kenne die Leute, finde das schön. Wenn ich jetzt alle möglichen anderen Teegebiete hätte, ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich nur das eine habe. Ja, das kann ich gut verstehen. Wie machen Sie das mit den vielen? Das ist aufwendig und Sie sagen mit Recht, wir haben 2 völlig konträre Systeme mit, wenn Sie so wollen, zum Schluss einem Produkt. Und ich darf Ihnen auch ganz frank und frei sagen, dass ich Ihr Konzept sehr bewundere. Das ist wirklich toll. Ja, das ist das ganz ist toll. Das winzig gegenüber. Das ist sehr wichtig, was Sie machen für Darjeeling. Und so groß sind wir nun auch nicht. Und Wir haben halt einen anderen Ansatz. Unser Geschäft könnte nicht mit einer Teesorte leben, das ist völlig klar. Wir zeigen die Breite, wir zeigen alle Facetten des Tees, von Kräuter über Früchte, über Räubisch, weißer, grüner, roter, gelber Tee. Es gibt ja eine unglaubliche Sortenvielfalt und es gibt auch sehr viele Provenienzen. Und das ist unser Anliegen. Wir fördern, wo auch immer es geht, den Qualitätsteeanbau und auch den biologischen Anbau. Also wir haben wunderbare Projekte in Nepal, wunderbares Projekt in Südindien, wunderbares Projekt auch in Südchina. Also es ist nicht die reine Einkaufssituation. Also wir kaufen was und verkaufen es wieder, sondern es ist viel, viel mehr dahinter. Es sind ganz viele persönliche Beziehungen. Es ist Kernarbeit. Ja. Thomas Holz kommt gerade aus Nepal zurück. Wir bauen da mit der GTZ eine Fabrik für 300 Small Tea Holders, die jetzt das frische Blattgut, müssen Sie sich vorstellen, grünes Blatt, daraus aus 4 bis 5 Kilo wird 1 Kilo schwarzer Tee. Das verkaufen die jetzt über die Grenze nach Darjeeling. Und da wird Darjeeling-Tee draus gemacht und die bekommen für das grüne Blatt einen Bruchteil dessen, was es wert ist. Und dadurch, dass die eigene Produktionskapazitäten bekommen, wird da ein gewisser Wohlstand einziehen. Ja. Also wir machen auch so schöne Sachen, wir bauen jetzt 30 Biogasanlagen für 30 Familien, die haben alle eine Kuh bekommen. Also es gibt wunderbare Projekte, die wir gerne fördern und die wir in der Zukunft auch mehr fördern wollen. Macht es insgesamt Spaß? Und haben Sie manchmal das Gefühl, ach, ich hätte doch studieren sollen und dann wäre ich jetzt irgendwo, ja. Kommt Ihnen der Gedanke nicht mehr? Ja, ich habe 3 Schwäger, sehr, sehr nette. Also ich vertrage mich mit denen sehr, sehr gut. Sind alle 3 promoviert, ja, und haben sich habilitiert, also tolle Leute. Und die fragen mich genau das. Also ja, gut, ich vermisse da wirklich was, aber ich, weißt du, dieses akademisch, gut. Ich kann überall sprechen. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe. Und im Übrigen ist dann meine Antwort, ich stelle sie halt heute ein. Nicht. Das hilft auch. Es ist schon das Unternehmerische ein bisschen. Wisst ihr, was auch ein Unternehmer kennzeichnet? Das war ja hoch faszinierend, was wir hier bei Skype gesehen haben. Der junge Mann, der diese Idee, also des Self-Teachings, da ausgebreitet hat. Toll, tolle Idee. Ich glaube, ein Unternehmer überlegt sofort, was kann ich damit anfangen? Wie kann mich das weiterbringen? Ja? Wir sind als Franchise-Organisation eine im höchsten Maße lernende Organisation. Vielleicht diesen Spruch, der nicht von mir stammt. Franchising heißt von den Besten lernen. Ja, also wir natürlich in unserer Veranstaltung bestehen auch darin, dass wir die Besten vorne hinstellen, erzählen lassen. Ja, und alle anderen können daran lernen. Da gibt es Eifersüchteleien und Neid, das ist ja immer so. Aber jeder, der lernfähig ist, der ist in der Lage, aus einer guten Idee eine eigene zu machen. Und das ist Franchising. Das macht es eigentlich aus. Und wenn das Ihre Frage, ich könnte mir keinen anderen schöneren Beruf vorstellen. Ich bin mit Leib und Seele Unternehmer, bin jetzt in meiner Aufgabe bestimmt noch der Vortänzer, also eine Ankerperson, an der man sich ein Stück weit ausrichtet. Und wenn ich da bei unserem Jahresmeeting nicht erscheinen würde, dann würde was fehlen. Ja, es ist einmal so gewesen, dass ich nicht erschienen bin. Aus einem gewissen Grund. Und naja, man hat sich gefreut, als ich dann nächstes Jahr wieder da war. Also das ist schon meine Hauptaufgabe. Vortänzer. Nehmen Sie sich den Warren Buffett zum Vorbild. Der hat ja jedes Jahr ein großes Treffen. Jetzt ist er, glaube ich, 84 oder 86. Er wird immer jünger. Er ist völlig gut drauf. Ja, toll. Es tut ihm gut. Es tut ihm gut. Ich glaube, es ist auch eine Lebenshaltung oder dieses Unternehmerische, wenn es klappt, wenn man nicht so unter fürchterlichen Sorgen und zur Arbeit. Aber wenn man ein funktionierendes Modell hat, ein funktionierendes Businessmodell, dann ist es eigentlich schon das Attraktivste. Also ist das Schönste für mich ist wirklich auch nicht nur die schönen Dinge, sondern auch die Probleme mit den anderen zu besprechen. Also wenn wir in einer schwierigen Situation sind oder wenn wir was Neues planen, ich hole mir die Leute dazu. Und zwar die Besten. Und wir reden darüber und dann entstehen die Ideen. Die entstehen, ganz wichtig für Sie hier, die Ideen entstehen immer gemeinsam mit anderen zusammen. Und zwar die Besten. Die werden ein bisschen gedreht, gewendet. Ja. Wenn einer dabei ist, der sagt, nee, geht doch nicht. Also diese von vornherein Ablehner und die alles negativ machen, die müssen aus so einer Gruppe sofort entfernen. Also die müssen freie Ideen entwickeln können und dann gemeinsam entscheiden, welche ist die beste, welche setzen wir gemeinsam um. So führe ich das Unternehmen eigentlich. Auch mit den Mitarbeitern. Zur lernenden Organisation. Also wir haben ein ganz breites Schulungs- und Lernprogramm im Hause. Es gibt permanent irgendwelche Schulungen. Wir machen das mit der IHK zusammen. Die werden zertifiziert. Meine persönliche Erfahrung ist eben eine ganz andere als die hier genannte. Die sind schon viel weiter. Ja? Unsere Leute brauchen noch ein Zertifikat. Die brauchen ein Zeugnis. Solange wir keine Prüfungen hatten bei unseren Kursen und solange wir kein Zertifikat ausgestellt haben von der IHK, wurden die Besucherzahlen immer niedriger. Seitdem wir das machen, die Menschen wollen es, ich verstehe es auch nicht. Seitdem wir es machen, haben wir die Kurse vor. Ja? Wir bieten jetzt den Teesommelier an. Den Teesommelier. Der erste Kurs ist bereits abgeschlossen, der zweite hat begonnen. Der ist extern, der richtet sich also an Tee-Enthusiasten und Interessierte. 100 Unterrichtseinheiten, also das ist viermal drei Tage. Und im Anschluss kann man noch einen Kurs an der Uni Bonn buchen, bei den Ernährungsphysiologen. Und sie kriegen ein IHK-Zertifikat. Und das sind natürlich, die werden in hohem Maße ausgebildet. Und das sind Botschafter des Tees nachher. Ja. Dann sprechen wir von Tee und Teekultur. Da sprechen wir nicht von profanem Geschäft. Natürlich schwingt unsere Firma immer ein bisschen mit, das ist ja klar. Aber das macht unglaublich viel Spaß. Das bringt das Thema weiter. Komplexe Sache. Herr Gschwendtner, ganz herzlichen Dank. Ist, glaube ich, schöne Einsicht in ein Unternehmen, das ja sehr eigenwillig und ein Stück weit auch, glaube ich, völlig zu Recht ihren Namen trägt und eigentlich unerwartet ist. Man denkt immer bei Erfolg an Siemens oder Volkswagen oder IT. Wollen wir uns nicht mit denen vergleichen. Also was, ja, vielleicht weniger Sorgen und mehr Erfolg.